1974. Auf der Suche nach Joseph Conrad, so hieß seine Sendereihe, die Ernst Schnabel 1974 für den Norddeutschen Rundfunk geschrieben hat. Ernst Schnabel gehörte nach dem Zweiten Weltkrieg zu den namhaftesten Hörspiel- und Feature-Autoren. Vor allem seine rund 3 Dutzend Features gehören heute zum festen Repertoire dieser Rundfunkform. Mit Joseph Conrad, dem polnisch-englischen Schriftsteller, verband Schnabel die Leidenschaft für das Meer und für die Literatur. Er wählte 5 Bücher des Schriftstellers aus und schrieb über sie Reportagen. Das Wort Reportage sollte deutlich machen, dass der Autor sich selber in der Funktion eines Berichterstatters sah. Aus dem 5-teiligen Zyklus senden wir heute die Reportage über den Roman Mit den Augen des Westens. Voraus geht eine Erinnerung an den Rundfunkpionier und Feature-Autor Ernst Schnabel, der auch in der Gründungsgeschichte des vormaligen nordwestdeutschen und späteren norddeutschen Rundfunks eine bedeutende Rolle gespielt hat. Hanjo Kesting gab dieser Erinnerung den Titel Ernst Schnabel, Seemann und Schriftsteller. Ich bin in Klausur gegangen, um mich für diese abendliche Unterhaltung vorzubereiten. 3 Tage Dachkammer und Joseph Conrad also. Und jetzt sitze ich vor Ihnen und in meinen Augen flirrt noch das Meer und die Ferne und der Glanz und die Finsternis des Geschicks. Ich habe Ernst Schnabel leider nie persönlich kennengelernt. Aber das Radio, dieses öffentliche und zugleich sehr intime Medium, ist mir ohne ihn immer undenkbar gewesen. Und noch immer weckt Ernst Schnabels Stimme, diese warme und zärtliche Märchenerzählerstimme, die Erinnerung an unvergessliche Radioaugenblicke. Sie sind oft mit Reisen, mit Abenteuern und dem Meer verknüpft. Dem Meer, das Schnabel selber als Seemann und Kapitän befahren hat. Nicht zuletzt daher rührt seine Vorliebe für die großen Autoren des Meeres, für Herman Melville oder Joseph Conrad. Ich habe in den 3 Tagen, die ich in meiner Klausur verbrachte, in Conrads Büchern nach der Spur seines Lebens gesucht. Sie ist nur vermeintlich leicht zu entdecken. Von seiner Person hielt er nicht viel. Er glaubte aber an die unerbittliche Konsequenz des Geschicks. Und was zu dieser Folgerichtigkeit nicht ganz genau passte, hielt er für zufällig, nebensächlich und uninteressant. Aber in seinen Büchern, in seinen anscheinend so frei erfundenen Romanen, ist diese Spur zu finden. Sein Werk ist autobiografisch in dem höheren Sinne, in dem alle große Romanliteratur autobiografisch ist. Und die 3 Gelübde, die er in seiner Jugend schwor, sind in ihnen auf Schritt und Tritt wiederzufinden. Conrad war 15 Jahre alt, als er eines Tages äußerte: Ich will Seemann werden. Und etwas leiser, aber nicht weniger fest, fügte er hinzu: Und zwar will ich englischer Seemann werden. Das 2. Versprechen, schon einige Jahre früher gegeben, hieß: Wenn ich groß bin, werde ich dorthin gehen. Und dabei zeigte er mit dem Finger auf eine Stelle im Atlas, die weiß war. Und die Inschrift zeigte Terra Incognita. Sein 3. Schwur hieß, er hat diesen Schwur nicht laut ausgesprochen, aber es steht fest, dass ihn getan hat. Er hieß, ich werde lieben. Vielleicht sagen Sie jetzt, meine Damen und Herren, das seien 3 Eide, wie sie jeder Junge einmal schwört. Ich müsste Ihnen recht geben. Aber nicht jeder Junge hält sie ein. Das ist das eine. Und das andere ist, nicht jeder Junge, der Seemann werden will, ist in Berdichev bei Kiew geboren, an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine. Es war der unerhörteste Jungenswunsch, der je im tiefsten Binnenlande ausgesprochen worden ist. Die 3 Gelübde des Joseph Conrad hieß diese Sendung von 1957, die man als Vorstufe ansehen kann zu Schnabels 5-teiliger Joseph Conrad-Sendereihe von 1974. Aber sie belegt auch seine lange Passion für den polnisch-britischen Schriftsteller, dem er sich wesens- und wahlverwandt fühlte. Und wenn die Feststellung zutrifft, dass die Romane Conrads im höheren Sinn autobiografisch sind, so wird man auch nicht fehlgehen, wenn man in Schnabels Affinität zu Joseph Conrad die autobiografische Spur sucht, und zwar nicht nur im höheren Sinn.

Im März 1951 flog er an 9 Tagen um die Welt und schrieb darüber sein Feature Interview mit einem Stern. Er flog in den Kongo und schrieb das Feature Großes Tamtam. Er reiste nach Grönland und schrieb die 6 Versuche, ein unbeschreibliches Land zu beschreiben. Und der gelernte Seemann lernte nun auch noch das Fliegen und machte daraus das Feature Der Vogel, der sprechen kann. Das waren seine großen Anfangswürfe, allesamt vor 1955. Sie machten das Feature, diese undefinierbare Collage aus Dokument, Zitat, Reportage, Story und Dichtung, als moderne Kunstform salonfähig. Es sind, auch und gerade von heute aus betrachtet, wahre Wunderwerke radiophoner Artikulation, so Alfred Andersch, aber auch radiophoner Realisation. Denn Schnabel fand Regisseure, die seine Feature-Idee begriffen und akustisch umsetzten, zum Beispiel Fritz Schröder-Jahn und Gustav Burmeister. Später, als ihm solche Regisseure, eine inzwischen ausgestorbene Gattung, zunehmend fehlten, inszenierte er seine Features selber und hatte dabei stets einen Hörer im Sinn, der das Gehörte in seiner Fantasie mit- und nachinszeniert. Vom Hörer verlangte Schnabel wenig und viel zugleich. Nichts als ungeteilte Aufmerksamkeit. Das wirkt heute, da das Radio zum Begleitmedium geschrumpft ist, in traurigster Weise anachronistisch. Aber schon 1955, als Schnabel seinen Sender verließ, bevor er in NDR und WDR geteilt wurde, schrieb er: Ich beklage, dass der Rundfunk so viele Trommelfälle zu Hornhaut geklopft hat. Ich beklage den Verlust an Erlebnisfähigkeit. Ernst Schnabel, der Rundfunkpionier, der Feature-Autor, der dieses Radiogenre zu höchster Meisterschaft entwickelte. So lautet die quasi offizielle Formel seines Nachruhms. Eine Formel, die genau betrachtet ein höchst zweideutiges Lob enthält. Denn Pioniere werden meist von dem Fortschritt überrollt, den sie selbst zu befördern schienen. Und dieser Fortschritt hat das Feature zu einer eher seltenen, für das Medium atypischen und fast schon exklusiven Spezies werden lassen. Schnabel hat sich 3 Jahrzehnte lang in das Feature verbissen. Es war seine Form und er hat sie manisch weiter und vielleicht sogar zu Ende entwickelt, hat es in der Tat darin zu einer seither nicht mehr erreichten Meisterschaft gebracht. Damit war er Pionier für einen kurzen historischen Augenblick. Danach wurde auch er zu einem Außenseiter des Mediums, das er liebte und für das er lebte. Das macht, wenn man so will, die Tragödie dieses Schriftstellers aus. Denn im öffentlichsten aller Medien wurde er als Schriftsteller fast unsichtbar. Ein Geheimschreiber ihrer Majestät der Literatur, wie Andersch ihn genannt hat. 1955, damals noch Intendant, sagte Schnabel auf der Frühjahrstagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung: Wir beobachten mit Schmerz und Enttäuschung, dass gerade die wichtigsten Autoren den Rundfunk nur für eine Gelegenheit zur Nebenarbeit halten. Schnabel selbst hielt es anders. Den künstlerischen Formen des Rundfunks galt nach wie vor sein Hauptinteresse. Doch er zahlte dafür einen hohen Preis, wie er sich später nicht ohne Verbitterung eingestehen musste. Bittere, total überhaupt nicht vorhandener Schriftsteller. Schnabel zieht nicht mehr. Ich bin vergessen worden. Ein letztes Mal geriet Schnabel 1968 in die Schlagzeilen, als er den Text für Hans-Werner Henzes Oratorium Das Floß der Medusa verfasste. Das Floß fuhr bekanntlich auf ein Riff, die Uraufführung fiel tumultartigen Szenen zum Opfer und Schnabel, der das Werk Che Guevara gewidmet hatte, saß unversehens wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt auf der Anklagebank. Das Verfahren wurde allerdings eingestellt, doch Schnabel war um eine Erfahrung reicher. Ein Herzinfarkt traf ihn im selben Jahr 1968 schwer und um seine Gesundheit war es seither immer schlechter bestellt. Er zog sich mehr und mehr zurück, verbarg sich vor der Welt, stolz, frei und am Ende auch einsam und er tat, was ein Schriftsteller nicht lassen kann, schreiben, auch wenn es ihm zunehmend schwer fiel. Als er im Januar 1986 in Berlin starb, hatte sich sein früher und kurzer Ruhm bereits überlebt. Man kann es ablesen an den Nachrufen, die die großen Zeitungen ihm widmeten. In der Frankfurter Rundschau hieß es: Vom literarischen Rang, Von der weitreichenden Wirkung und der großen Publikumsresonanz, welche der Funkautor Ernst Schnabel einmal hatte, vermag man sich heute kaum noch eine Vorstellung zu machen. Seine Romane, Erzählungen und Reportagen sind so gut wie verschollen. Und Marcel Reich-Ranicki schrieb in der Frankfurter Allgemeinen: Schnabels Name hat der jüngeren Generation nichts mehr zu sagen. Aber als man ihm 1957 den Fontane-Preis verlieh und es in der Begründung hieß, er sei eines der männlichsten und unternehmendsten Temperamente der deutschen Nachkriegsliteratur, da war dies keineswegs übertrieben. Natürlich wurden Schnabels Verdienste um Nachkriegsliteratur und Nachkriegsrundfunk in den Nachrufen nicht verschwiegen. Aber gerade solche Pietät wirkte grausam gegenüber dem Schriftsteller Schnabel, über den im selben Artikel zu lesen war: Seine kreativen Fähigkeiten waren allerdings früh erschöpft. Im ersten Jahrzehnt nach 1945 hatte er viel geschrieben und auch unmittelbaren Einfluss ausgeübt. Vielleicht hing es mit seinem in jeder Hinsicht zu überaus intensiven und bisweilen auch abenteuerlichen Leben zusammen, dass er sich noch keine 50 Jahre alt schon verausgabt hatte und nichts mehr produzieren konnte. Grausam waren solche Feststellungen schon deshalb, weil sie sachlich schlichtweg nicht zutrafen, auf einer schiefen oder falschen Optik beruhten. Der Schriftsteller Schnabel war keineswegs mit 50 verstummt. Er schrieb unablässig, publizierte regelmäßig, sogar noch in seinen letzten Jahren, als ihn Krankheit im wörtlichen Sinn lähmte. Aber er tat es vor allem im Radio, dem literarisch unsichtbaren Medium. So kommt das Paradox zustande, schrieb Alfred Andersch, dass einer schweigt, wirklich als verstummt gilt, der auf das Nachdrücklichste redet. Und Andersch fuhr fort: Aber er schreibt für Hörer, nicht für Leser. Und das gilt nicht. Es ist absurd, eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, aber aufgrund irgendeiner geheimen Abmachung gilt in unserem Literaturbetrieb der zum Hören geschriebene Text nicht. Das aufs Radiowerk gelöste Ticket verschafft keinen Eintritt ins Literaturtheater. Die Gazetten, die noch das peripherste Ereignis erwähnen, wenn es nur zwischen zwei Buchdeckeln erscheint, würdigen den zentralen Texten des Mediums, das doch als das Medium schlechthin gilt, kaum eine Zeile. Gelegentlich wird ein Hörspiel besprochen. Mit dem Feature weiß die Literaturrezeption überhaupt nichts anzufangen. Gar keinen Sinn hat es zu erforschen, warum sie es ignoriert. Sie ignoriert es. Basta. Es ist überhaupt nie in ihren Wahrnehmungsfokus gekommen. Schnabel hat unter dieser Indifferenz oder Ignoranz der Kritik, des Literaturbetriebs, der Öffentlichkeit gelitten. Ich habe nie einen Roman für den Rundfunk geschrieben. Ich habe ihn nur nach den Ohren geschrieben. Wenn man das tut, bleibt man nach wie vor als Rundfunkautor bekannt, also keine Menschen. Jeder Othello, der in Dittersbach gespielt wird, wird besprochen. Aber wenn es im Rundfunk gewesen ist, wird es nicht besprochen. Dennoch schrieb Schnabel, eher verzweifelt als unverdrossen, weiter seine Features. Schrieb sie, weil er keine Wahl hatte, weil das Feature, wie gesagt, seine Form war, weil seine literarische Fantasie vom Sprechen ihren Ausgang nahm und zum Sprechen hinführte. Auch dies ein Paradox. Schnabel war ein geborener Erzähler, ein Epiker, fast im ursprünglichen Sinn. Aber da er zugleich ein moderner Autor war, wurde das akustische Medium Radio zu seiner idealen Fantasiebühne. Niemand hat sie imaginativer mit Leben erfüllt als Schnabel. Seine späten Features mit ihrer andeutenden, aussparenden Technik wurden noch kunstvoller, artifizieller, auch doppelbödiger. Man hat sie musikalische Suiten genannt. Partituren, die gedruckt nur noch eine ferne Ahnung von dem vermitteln würden, was sie ausgestrahlt ausstrahlen. Es sind Titel wie Gullivers Reise zu den Gleichgroßen, Zwei Männer in Betrachtung des Mondes, Transsib oder Die vernünftige Erde, Auf der Höhe der Messingstadt. Es handelt sich um eine ganz und gar avantgardistische Alterskunst, subtil und schwerelos und die Handhabung der Feature-Technik bekommt darin etwas Traumwandlerisches. Schnabel selbst hat dafür diese Metapher gewählt. Es gibt kein Feature, was nicht eine Collage wäre. Jedenfalls bei mir nicht. Andere machen es ganz anders. Mir geht es beim Feature-Schreiben darum, ich fühle mich wie ein Mann mit einer Kerze in der Hand, der durch einen Raum geht, alle Ecken beleuchtet und langsam Stück für Stück, der Raum ist dunkel. Das ist ja keine Kerze. Den Raum langsam in seinem Kopf als Raum erfährt. Und darüber haben es alle Leute an den Kopf gegriffen. Und ich glaube heute noch daran. Aber es wäre falsch, daraus zu schließen, Schnabel sei vor allem ein Formkünstler oder auch nur vorrangig an den formalen oder technischen Aspekten des Features interessiert gewesen. Dazu war seine epische Natur zu stark, zu ausgeprägt. Und wie stark der Lebensstoff in ihm gärte und seine Fantasie entzündete, bemerkt man an den nicht sehr zahlreichen, aber hartnäckig, ja geradezu obsessiv wiederkehrenden Grundmotiven seines Werkes. Da ist vor allem die magische Figur des einsamen Reisenden, die Schnabel in immer neuen Variationen ausgestaltet hat. Sie alle aber sind zugleich Spiegelungen seines eigenen Ichs. Denn Schnabel gehörte zu den Schriftstellern, die das Abenteuer nicht bloß in der Fantasie, sondern als Realität zu erfahren suchten. Auf die Gefahr, ja beinahe auf die sichere Gewissheit hin, dass es sich als Fata Morgana erweist. Und so reiste er an den Kongo und an den Amazonas, durch Sibirien und nach Grönland, befuhr die Meere und durchschiffte den Luftraum, um zu erleben, wie sich ein Name in eine Vision der größten Wirklichkeit verwandelt. Alfred Anders schrieb: Ganz beherrscht von dem Wunsch, beobachten zu können, hat er den reichsten Lebensstoff gesucht. Es genügte ihm nicht, Seemann geworden zu sein und 12 Jahre zur See zu fahren. Er wollte außerdem noch Flieger werden. Und er wurde es. Er ist der absolute Gegenentwurf zur Tonio-Kröger-Figur, die sich, um Kunst zu machen, versagen will, zu leben. Schnabel hat immer sehr gelebt. Er fliegt in die Tiefe der Hurrikane, in das bewegungslose Auge des Sturms. Ich glaube, es gibt keinen Punkt der Erde, den er nicht kennt. Auch Schnabels Figuren sind ständig unterwegs. Und gleich ihm selber gilt ihnen der Weg mehr als das Ziel. Seine frühen Romane sind Berichte von Fahrten. Und von Seefahrt, endloser Bahnfahrt, Raumfahrt, von Expeditionen und Forschungsreisen an die Ränder der Terra Cognita handeln seine großen Features. Und hinter allen Figuren, schließlich hinter dem Autor selbst, erkennt man die mythischen Gestalten von Daedalus und Odysseus, die er in seinen Prosa-Hauptwerken behandelt hat, in den Romanen Ich und die Könige und Der sechste Gesang. Mit Schnabels eigenen Worten: Ich könnte Ihnen noch den Meilenstein zeigen auf der Straße vom Gotthardpass nach Appenzell. Da in der letzten Kurve, und das ist mir eingefallen, Gott, Donner, du wolltest doch einen Roman über dich schreiben. Und der ist ja schon geschrieben. Das war der Odyssee. Und da bin ich nach Hause gefahren, ganz aufgeregt, und habe geschrieben, der Mann schwamm und schwamm. Er schwamm jetzt die 16. Stunde und so weiter. Der Anfang des Romans Der sechste Gesang, Schnabels Paraphrase der Odyssee. Es kann nicht verwundern, dass ihr Verfasser sich am stärksten von den Autoren angezogen fühlte, die, wie er, Seemann und Schriftsteller in einer Person gewesen waren. Von Melville etwa, dessen Moby Dick er mit übersetzte und schon 1948 für eine Funkserie einrichtete. Und von Joseph Conrad, dem er in seinen frühen Romanen auf der Spur war und dem er 1974 aus Anlass seines 50. Todestages 5 Radioreportagen widmete. Diese Reportagen zählen zu Schnabels besten, reifsten und objektivsten Arbeiten. Sie verraten seinen Ehrgeiz, dem Gegenstand gewachsen zu sein, seinen Willen, Konrads gelegentlicher Neigung zur Mystifikation nicht nachzugeben, ohne das Geheimnis aufzulösen. Vor allem sein Bestreben, nicht über Konrad zu reden, sondern ihn selber reden zu lassen. Mit Schnabels eigenen Worten: Literarisch ist Konrad nicht leicht einzuordnen. Am ehesten noch mit Hilfe des Kalenders. Er war im Jahre des Erscheinens von Madame Bovary geboren. Er starb 2 Monate nach Kafka. Das ist natürlich eine höchst ungefähre Peilung, wenn auch nicht völlig irreführend. Aber da meine 5 Konrad-Sendungen auch ihrerseits nicht den Versuch machen, Konrads literarische Position zu präzisieren, ja, da sie sogar ausdrücklich vermeiden, von Literatur und Literarischem auch nur zu reden und sich allein darauf beschränken, 5 Bücher Konrads vorzustellen, 5 Romane, 5-mal sonderbare Welt mit einer Fülle merkwürdigster Figuren, verzichte ich hier und jetzt auch auf jede weitere literarhistorische Bestimmung unseres Autors. 5 Bücher von Konrad hat Schnabel ausgewählt und zum Gegenstand seiner Reportagen gemacht. Die erste heißt Spiegel der See und ist der Versuch, ein Bild Konrads, seiner selbst, aus seinen autobiografischen Notizen zu gewinnen. Danach der erste der Romane, und zwar der klassischste von Konrads Seeromanen, Der Nigger von der Narzissus. Ort, ein Segelschiff, Personen, seine Mannschaft und der Tod eines Einzelnen aus dieser Mannschaft. 2 politische Romane folgen, mit den Augen des Westens, die Story ein politisches Attentat im Zarenreich und das Schicksal des Attentäters wie seines Verräters, danach der Geheimagent, Figur, Geschick und Untergang eines Agent Provocateur unter den nach London geflüchteten osteuropäischen Anarchisten des späten 19. Jahrhunderts. Ein politischer Roman, zugleich aber ein perfekter Kriminalroman. Schließlich als letztes Stück Konrads Herz der Finsternis, ein Kongo-Abenteuer und eine Reise in den Abgrund der Menschheit und der Menschlichkeit, in dem am Ende eine Figur in Sicht kommt, die aus Kafkas Strafkolonie stammen könnte und dennoch ein Vierteljahrhundert vor dieser prophetischen Geschichte gesichtet worden ist. Dies der Aufriss zu Schnabels Josef-Konrad-Reihe. Eine Anmerkung scheint aber noch nötig zu der sonderbaren Gattungsbezeichnung, die Schnabel wählte, Reportage. Dazu hat noch einmal der Autor selbst das Wort. Es ist schwierig, vielleicht nicht einmal möglich, Konrad auf irgendeine Art von Bühne zu bringen, Konrad zu spielen. Alle Film-, Fernseh- und Radioversuche, die ich kenne, kamen mir wie Fehlschläge vor. Natürlich redeten da irgendwelche Leute Konrad-Sätze aus irgendeiner Konrad-Story, aber Konrads Dialoge tragen nicht, sind mehr wie ein Geräusch der Existenz. Und seine Storys sind nicht der Inhalt seiner Bücher, sondern nur ihr Motor. Ich habe versucht, um mich, vor allem aber um Josef Konrad aus dem Dilemma zu retten, anstelle jeder Bearbeitung und Einrichtung für Stimmen, wie sie in der Zubereitung von Romanen für den Rundfunk üblicherweise praktiziert werden, 5 Reportagen zu veranstalten. Ich habe seine Epik als Wirklichkeit begriffen und Bericht erstattet. Das bedeutet einen gewissen Verzicht auf Wörtlichkeit dem Text gegenüber. Es ging mir nur darum, Konrad selber, seine Ansicht, seine Absicht, in Wortwörtlichkeit herauszubringen. In der Kultur Sonntagsstudio. Unter dem Titel Seemann und Schriftsteller erinnerte Hanjo Kesting an den Schriftsteller und Rundfunkpionier Ernst Schnabel. Hören Sie nun von Ernst Schnabel das Feature Mit den Augen des Westens, Reportage über einen politischen Roman von Josef Konrad. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1974. Der Schauplatz unseres Romans, der erste Schauplatz wenigstens, ist St. Petersburg, die Zeit Jahrhundertwende. Das ist ein breites Datum, zugegeben, aber die Erzählung fixiert es nicht genauer und wer ihr zuhört, wird etwa an 1887 denken, das Jahr, in welchem Lenins Bruder wegen seiner Teilnahme an einer antizaristischen Verschwörung hingerichtet wurde, vielleicht auch schon an 1881 und die Ermordung Alexander II. Oder auch an 1911, als einem zaristischen Ministerpräsidenten das gleiche Los bereitet wurde. Die Zeitangabe bezieht sich also weniger auf ein Datum als auf ein Spektrum, auf eine Epoche in den Regenbogenfarben der Geschichte, auf eine Stimmung, eine Lage. Nötig ist schließlich eine erste Vorstellung von Personen, die die Handlung und Erzählung tragen, vor allem des Studenten Kyrill Sidorowitsch Rasumow. Offiziell galt Kyrill Sidorowitsch für den Sohn eines Popen aus der Provinz, der von einem Aristokraten und Kammerherrn des Zaren protegiert wurde. Die Erscheinung des jungen Mannes, der hochgewachsen war und sehr gut aussah, stimmte jedoch mit seinen Personalien so wenig überein, dass man diese stark bezweifelte und Kyrill Sidorowitsch allgemein für den Sohn der hübschen Tochter jenes Popen hielt. Die Vaterschaft blieb dabei unberührt. Die Theorie war praktisch insofern, als sie vor der Hand erklärte, wieso Kyrill Sidorowitsch überhaupt Protektion genoss, und zwar in starkem Maße. So war er, gerade kürzlich, eines bekannten Anwalts zu einem Besuch der Praxis aufgefordert worden. Der Student folgte der Einladung. Der dienende Jurist stellte den jungen Menschen vor. Wem war nicht auszumachen, denn in der Amtsstube des Notars herrschten die schweren Schatten von Plüschportieren vor, aus denen sich jedoch dem verblüfften jungen Mann eine fein geformte weiße Hand entgegenstreckte. Da sind Sie ja. Befriedigend. Machen Sie so weiter. Danach gingen Türen, der Anwalt machte Licht. Er fragte den Studenten, wissen Sie, wer es war? Nein. Woher soll ich das wissen? Der Anwalt drauf, es war Fürst K., der Kammerherr. Womit die zweite Vorstellung erledigt wäre. Die dritte, vorläufig die letzte, betrifft mich selber. Das heißt, die Rolle, die ich übernehme und die mit meiner angestammten Aufgabe der Romanberichterstattung so total zusammenfällt, dass es ganz sinnlos wäre, sie von ihr zu trennen. Ich spiele einen, übrigens bejahrten Mann, der kein Russe ist, sondern Engländer, der nicht handelt, sondern nur Bescheid weiß, da ihm der Romanheld in einem bestimmten Augenblick, in einer Krise seines Lebens, seine Tagebücher anvertraut hat. Die schauspielerischen Forderungen, die meine Rolle stellt, sind gering. Ich werde engagiert sein, ohne es zu zeigen. Ich werde lieben und darum auch ein wenig leiden. Ich komme nicht in Frage. Ich bin alt, bin Lehrer, nicht der Rede wert. Ich bin wirklich Lehrer und zwar in Genf, wo ich in der beträchtlichen Kolonie von Russen, russischen Emigranten, die sich hier zusammengefunden haben, Englischunterricht erteile. Meine Rolle veranlasst mich, zwei Sätze der Figur, die ich vertrete, wörtlich vorzubringen. Der eine lautet, demjenigen, der Sprachen lehrt, mag es geschehen, dass ihm die Welt bald wie ein Ort voll Wörter vorkommt, die Menschheit wie ein Reich von Papageien. Der zweite bezieht sich ganz auf meine Klientel. Eindrucksvoll für jeden Sprachlehrer wird immer das außerordentliche Verhältnis bleiben, welches gerade die Russen zu den Wörtern haben. Sie häufen sie, hätscheln sie, sind aber außerstande, sie zurückzuhalten. Vielmehr sind sie stets bereit und ganze Nächte hindurch, diese Wörter wieder von sich zu geben, den aufgehäuften Vorrat auszutauschen, und zwar oft so treffend, dass man sie leicht verdächtigt, sie verstünden wirklich, was sie sagen. Damit stehen meine Personalien fest, auch meine Art der Weltbetrachtung. Schließlich fordert die Exposition noch die Verbreitung einer Nachricht. Sankt Petersburg. In den Morgenstunden des heutigen Tages wurde seine Exzellenz, der Herr Ministerpräsident der Majestät des Zaren, das Opfer eines Bombenanschlags. Dazu, die internationale Presse hatte sich mit der fanatischen, schmalbrüstigen Gestalt in goldbestickter Uniform, dem Pergamentgesicht, dem Großkreuz des heiligen Prokop am faltigen Halse der Exzellenz Dupé schon öfter ausgelassen. Er diente der Selbstherrschaft, indem er unermüdlich Männer, Frauen, Kinder nach Sibirien verschickte oder gleich am Ort hinrichten ließ, bei denen sein Geheimdienst auch nur Andeutungen bürgerlichen Freiheitssinnes, insbesondere freiheitliche Meinungsäußerungen festgestellt zu haben, meinte. Die Zeitungen pflegten die abscheuliche Persönlichkeit pauschal zu kommentieren, indem sie unterstellten, Exzellenz Dupé sei ohne alle Fantasie und offensichtlich außerstande, sich den allgemeinen Hass auch nur vorzustellen, der sich mit ihm, dem Mann und ihr, der Exzellenz des Mannes, verbinde. Im Zusammenhang damit hatten viele Blätter einen Satz aus seinem Mund zitiert, den er in einer berüchtigten Verlautbarung geschrieben hatte. Die Idee der Freiheit kommt in der Schöpfung des Allmächtigen nicht vor. So viel, was das betrifft. Wir fahren in der Zeitungsmeldung von heute Morgen fort. Exzellenz D.P. war im Schlitten unterwegs zum Witebsker Bahnhof, als von einem bäuerlich gekleideten Menschen eine Bombe geworfen wurde, die das Gespann wie auch den Kutscher tötete, den Ministerpräsidenten selber aber unverletzt beließ. Aus der Menschenmenge, die sich am Unfallort versammelte, traf gleich darauf eine zweite Bombe den Schlitten selber, wodurch auch der Ministerpräsident getötet wurde. Augenzeugen der Katastrophe sagen aus, die zweite Bombe sei von einem hochgewachsenen jungen Mann geschleudert worden, der an der Straßenecke gewartet, sich dann unter die Gaffer gemischt und am Ende, nach der Tat, unerkannt davongemacht habe. Vom Werfer der ersten Bombe fehlt noch jede Spur. Das ist alles, was vorauszuschicken war, und der Roman beginnt. An diesem Tage war Herr Rasumow zur üblichen Stunde aufgestanden, hatte den Vormittag in der Universität verbracht, sein Mittagessen in der Mensa eingenommen, wo die ersten Nachrichten vom Bombenanschlag kursierten, und war jetzt auf dem Heimweg. Da er in guter Stimmung war, tangierte ihn das Attentat nicht weiter, nicht direkt. Und gut gestimmt zu sein, hatte er in diesen Tagen Gründe. Er, der amtlich weder Eltern noch Verwandte hatte, die hübsche Popentochter war gestorben, und sich in der Welt allein und aussichtslos befand, wie ein Ertrinkender auf offenem Meere, hatte von einem Subalternbeamten der Universität den Wink erhalten, dass ihm die große silberne Medaille der Akademie zugesprochen worden sei, die jährlich nur einmal verliehen, dem Inhaber und Träger die Tür zu jeglicher Karriere im Staatsdienst eröffnete. Er ging beschwingt, wie man sich denken kann, nahm beschwingt die Treppen des schmutzigen Hauses, in dem er wohnte, öffnete die Zimmertür und schrak zusammen. Sein Vorsatz, jetzt 4 Stunden angestrengt zu arbeiten, war ausgelöscht. Denn vor dem hohen weißen Kachelofen stand ein Mann, ein Fremder. War er ihm gänzlich fremd? Haldin, das ist eine Überraschung. Wie sind Sie hereingekommen? Die Tür war offen. Gesehen hat mich niemand. Kyrill Sidorowitsch, wir gehören vermutlich nicht ins gleiche Lager. Ihr Urteil ist das eines Philosophen. Sie reden selten. Man spricht infolgedessen wenig über Sie. Ich bin noch niemandem begegnet, der es gewagt hätte, Ihre Großmut anzuzweifeln. Ihre Festigkeit, die ohne Mut nicht denkbar wäre. Ich warte seit 2 Stunden noch einmal. Gesehen hat mich keiner. Ich bin es, der heute Morgen den Ministerpräsidenten beseitigt hat. Rasumow unterdrückte einen Schrei. Der Gedanke, dass er verloren sei, die Zukunft, jede Hoffnung, sein Leben hin, durchfuhr ihn wie ein Blitz. Sie sagen nichts. Gar nichts. Selbstverständlich kann ich kaum erwarten, dass Sie mich umarmen. Aber Sie sind nicht kalt. Das Elend, das Zähneknirschen ist Ihnen nicht entgangen, das dieser Mann in unserem Land erregt hat. Er war gefährlich. Er war ein Mensch von Überzeugungen, die nicht zu ertragen waren. Ich habe ihn getötet. ein Stück Arbeit. Er hatte sich auf Rasumows Bett gesetzt und berichtete, dass er ein Jahr gegrübelt, seit Wochen kaum geschlafen habe. Was wollen Sie jetzt tun? Ich kenne einen Kutscher. Er hat eine Troika. Er heißt Siemjanitsch. Er ist eingeweiht. Er wird mich aus der Stadt bringen. Wohin? Ich will ins Ausland. Und Ihre Mutter? Sie erzählt mal von Ihrer Mutter. Sie ist mit meiner Schwester schon vor einem halben Jahr nach Genf gegangen. Sie warten dort auf mich. Und welche Rolle haben Sie mir zugedacht? Sie gehen zu Siemjanitsch. Ich bitte Sie darum. Ich habe ihn verfehlt. Wenn er zu Hause gewesen wäre, wäre ich nicht hier. Ich wäre nie gekommen, nicht einmal im Traum. Jetzt sind Sie aber hier. Und das ist kein Traum. Niemand weiß, dass ich bei Ihnen bin. Außerdem, ich will die Wahrheit sagen, Sie haben keine Bindungen, keinerlei Verwandte, die Ihretwegen leiden müssen. Das und Ihre Großmut haben mich bewogen. Denken Sie wirklich, dass ich... Ja. Ja, Bruder. Ich nenne Sie jetzt so, obwohl Sie mich für einen Terroristen halten, der das Bestehende vernichtet, der um sich schlägt. Ich bin ganz sicher, dass Sie eines Tages zu uns gehören werden, weil auch Sie erkennen, dass das Bestehende vernichtet werden muss. Wir werden froh sein, wenn Sie zu uns kommen. Wir brauchen Sie. Bis dahin sind wir fast allein. Wir, die wir unser Leben wagen. Irren Sie sich nicht, es ist weniger mein Leben, das ich retten muss, als meine Kraft. Wir sind sehr wenige. Außerdem wird das Erschrecken allgemeiner, wenn man erkennt, dass wir, die Sie die Täter nennen, verschwinden können, in der Masse, von der Masse aufgenommen werden. Das Entsetzen wird sich steigern. Auf der anderen Seite auch die Hoffnung, die noch schwach ist. Es ist übrigens nichts Besonderes, worum ich bitte. Sie brauchen nur, sobald es Nacht ist, zu einem Haus zu gehen, das ich bezeichnen werde, nachzufragen nach Siemjanitsch und ihm zu sagen, dass ich eine halbe Stunde nach Mitternacht auf den Schlitten warte, auf der Karabelnaja, an der siebten Laterne, wie es ausgemacht ist. Ich werde gehen. Ich habe es gewusst. Es gibt nicht viele von Ihrer Sorte und Sie sind nicht leicht zu erkennen. Ich bin sehr stolz, dass ich mich nicht versehen habe. Nicht in Ihnen, obwohl Sie schweigen. Sie reden ja nicht viel, mein Bruder. Ich achte Ihre Skepsis. Sie waren immer achtenswert für mich. Ich wusste immer, dass Sie eine Seele haben, unsere Seele. Auch Sie sind Russe. Aus Russland kommt das Licht. Und es wird Licht sein, auch wenn wir jetzt wie Schlechter handeln müssen. Ich selber bin ein Schlechter. Sehen Sie mich an, mein Bruder. Sie sehen einen Schlechter, der geschlachtet hat, obwohl er so gemacht ist, keinem Menschen je ein Haar zu krümmen. Leiser bitte. Man darf uns hier nicht hören. Man sagt, ich ähnelte dem Bruder meiner Mutter, der Dekabrist war und hingerichtet wurde, unter Nikolaus. Meine Mutter irrt sich. Meine Schwester, die mit ihr in Genf ist, ist ihm ähnlicher. Natalia Viktorovna. Sie ist wunderbar. Ihre Kinder werden lauter Söhne werden und die gleichen Augen haben, voller Glauben. Mit ihr verglichen sehe ich nur den Armen ähnlich, für die immer Krieg ist. Immer Krieg und ohne Ende. Guter Gott. Glauben Sie an Gott? Halt ihn, ich fragte Sie etwas. Sie glauben Worte. Kirill Sidorowitsch, ich glaube an das Göttliche. Das ist ein Bekenntnis. Ihr Philosophen seid es, die sich auflehnen. Ich habe mich längst abgefunden. Als ich heute Morgen diese kalte Bombe in der Hand hielt, was tat ich? Habe ich frohlockt? War ich stolz auf meinen Auftrag? Auf die Bombe? Habe ich versucht, die Bombe gegen ihre Folgen abzuwägen? Nein, Bruder. Ich hatte mich ergeben. Ich war ergeben. Ich dachte, es ist Gottes Wille. Haldin. Haldin, der sich lange aufs Bett geworfen hatte? Ja. Wird es jetzt Zeit für mich? Ja, es wird Zeit. Die zweite Szene. Nacht, Straße, Rasumov. Dem Leser der Aufzeichnungen des Studenten Rasumov kommt es wunderbar vor, dass es ihm gelang, die endlosen Straßen eine nach der anderen im immer höher sich türmenden Schnee zu überwinden. Es waren arme, tief verschneite Straßen. Am Ende vermochte Rasumov nur ungläubig zu glotzen, als man ihm in der Kneipe sagte, der Kutscher Ziemjanitsch sei nicht da. Er konnte es nicht glauben. Und am Ende führte man ihn zu ihm, der im Stallschmutz lag und schwer betrunken war. Er rief ihn, stieß ihn an. Der Kutscher rührte keinen Finger. Schließlich griff Rasumov die Futtergabel und verdrasch ihn. Du Vieh, du gottverdammtes Vieh! Drasch auf ihn ein, bis der Gabelstiel abbrach. Dritte Szene. Wieder Nacht, Straße, Rasumov im Schnee. Was tat jetzt Haldin? Schlief er, der wochenlang nicht mehr geschlafen hatte? War er eingeschlafen? Ich bringe ihn um, wenn ich nach Hause komme. Und dann? Ich kann mich selber umbringen. Aber Rasumovs Verzweiflung war schon so tief von Hass gefärbt, dass dieser Ausweg nicht in Frage kam. Was mache ich? Wochenlang mit Haldin im selben Zimmer bleiben? Nein. Weglaufen? Nicht möglich. Wohin denn weg? Rasumov stampfte mit den Füßen. Unterm Schnee fühlte er die harte Erde, die eigene Erde, Russlands Erde. Doch ohne Herd und Herz. Er merkte etwas Heiliges in dieser schneebedeckten Duldsamkeit und Dauer. Rühr nicht dran. Er reagierte wie jeder Russe, dessen Erbteil der Raum, die Masse und die Dauer sind. Und er stand im Begriff, sich zu bekehren. Nur wozu? Haldin will den Aufruhr. Was soll denn sein Gerede von göttlicher Gerechtigkeit? Der Same keimt im Dunkeln. Soll ich jetzt, der ich nichts besitze als diese Erde unterm Schnee, soll ich jetzt Abschied nehmen müssen von allem, was ich liebe? Ist es nicht meine Heimat? Wenn ich schon leiden soll, will ich für meine Überzeugung leiden, nicht für seine. Wer ist denn Haldin? Natürlich würde ich ihn retten, wenn ich könnte. Es kann ihn aber keiner retten. Er ist verloren. Er ist mein Unglück. Warum kam er denn zu mir? Was für ein jämmerlicher Zufall. Hier gibt es 100.000 Leute, zu denen er sich hätte flüchten können. Soll ich nur, weil er unter Hunderttausenden auf mich verfiel, mich auch verwechseln lassen? Mit ihm verwechseln lassen? Er ist mein Unglück. Ja, ich sehe keinen Ausweg. Aber sein Unglück will ich nicht auch noch mit ihm teilen müssen. Wir haben nichts gemeinsam. Die Jugend, aber nicht einmal die Zukunft. Ich sag nicht ja. Ich sage nein, mein Nein. Hörst du es, Haldin? Du kannst nicht denken, Haldin. Man versteht dich nicht. Ich aber will nicht missverstanden werden. Ich bin kein Feigling. Auch deiner kann man sich erwehren müssen. Du hast geschlachtet, ich nicht. War das ein Trugschluss? War er nicht selber im Begriff, es zu tun? Nein, Haldin, es ist kein Trugschluss. Gedankengänge sind nicht falsch. Sie können es nicht sein. Das Falsche liegt in uns. Bin ich nicht gegangen, wie du es verlangtest, Haldin? Das war falsch. Habe ich den Kutscher denn nicht durchgeprügelt? Auch das war falsch. Es war nicht nötig. Er war zwar nicht imstande, dich aus der Stadt zu bringen, dich zu retten, aber das ist deine Sache. Und meine Sache ist es. Jetzt stockte alles, ehe es in ihm weiterdachte. Und wenn ich dich verrate, Haldin, ist das auch falsch. falscher als dein Weg zu mir? Während der nächsten 20 Schritte dachte er gar nichts. Er wickelte sich fest an den Mantel, zog die Mütze tief ins Gesicht. Komm nicht mit großen Worten, Haldin. Du hättest recht, wenn ich an dich gebunden wäre, wenn ich dich liebte. Ich bin nicht mal dein Freund. Wieso ist also mein Gewissen hier betroffen? Wieso verrat ich dich? Wieso verrat ich dich? Er schluchzte. Ich dich, nachdem du mich verraten hast. Du vertraust mir, sagst du? Habe ich dich darum gebeten? Er nahm den nächsten Schlitten, der vorüberfuhr, und ließ sich zum Palais des Fürsten K. fahren. Darin verschwand er. Nach kurzer Weile fuhr ein zweiter Schlitten vor. Zwei Männer verließen das Palais und stiegen ein. Die nächste Szene spielt in den Arbeitsräumen des Generals T. Der General ließ seine Gäste nur kurz warten. Er trat ein. Wir haben ihn. Ce miserable. Ein junger Mensch. Unglaublich. Asseyez-vous donc. Mais comprenez-vous, mon cher, den Mörder haben wir. Hier ist der junge Mann. Die Vorsehung. Wie heißen Sie? Sein Name ist Razumov. Er ist Student. Der Name des Attentäters ist Haldin. Haldin. Und wo ist Haldin jetzt? In meinem Zimmer. Die Tür ist abgeschlossen. Hier der Schlüssel. Ist er bewaffnet? Es schien mir nicht so. Immerhin liegt mein Rasiermesser im Zimmer. Ich verstehe. Wir wollen ihn lebendig haben. Er wird ein wenig singen müssen. Wir wollen bedrohten Einrichtungen der Gesellschaft die Treue halten. Wir wissen das, mon prince. Und auch Herr Razumov fängt an, es zu begreifen. Haldin wird nicht reden. Das bleibt abzuwarten. Glauben Sie nicht, dass es Angst war, was mich hier getrieben hat? Gewiss nicht. Ich bezweifle es so wenig, wie ich daran zweifle, dass Haldin verschwunden wäre wie ein Stein im Wasser, hätte er sich nicht versehen. Gerade in Ihnen. Herr Razumov ist ein begabter junger Mann, der glänzendste Student, vertrauenswürdig. Auch daran habe ich keine Zweifel. Ich überlege nur. Wie lange ist es her, seit Sie den Mann in Ihrem Zimmer eingeschlossen haben? Eine Stunde, anderthalbe. Und Sie behaupten, dass er einfach redet? Mir nichts, dir nichts? Das behaupte ich nicht nur. Mon cher, die Vorsehung. Sie lieben russische Gespräche, Herr Razumov. Ich habe ihn ausreden lassen. Un esprit supérieur. Ich sehe das, mon prince. Herr Razumov hat nichts zu fürchten. Ich bewundere nur die starke Fähigkeit, Vertrauen zu erwecken bei einem noch so jungen Menschen. Exzellenz, ich merke, was Sie meinen. Ich kann nur wiederholen, dass ich nicht weiß, warum er es getan hat. Ich? Meine gar nichts. Ich weiß nicht, was er von mir wollte. Ich habe auch seine Beichte nicht herausgefordert. Schade. Ahnen Sie, was er jetzt vorhat? Er rechnete mit einem Schlitten in der Karabelnaya, kurz nach Mitternacht. Er hat mich um nichts gebeten, nicht einmal um andere Kleider. Ah, voilà. Bis Mitternacht müssen wir uns also ganz auf Sie verlassen. Halten Sie es für wahrscheinlich, dass er seine Absicht ändert? Haldin ist nicht der Mann, der seine Absichten leicht ändert. Vernichten wir ihn also. Welche grässliche Notwendigkeit. Ein Trost für Sie, mon prince. Leute dieser Art haben meistens keine Familie. Ich darf Herrn Razumov jetzt bitten, sich nach Hause zu begeben. Bitte beachten Sie, dass ich Herrn Razumov nicht frage, wie er seine Abwesenheit bei seinem Gast gerechtfertigt hat. Ein längeres Ausbleiben müsste nun Haldins Verdacht erwecken. Razumov trennte sich an einer Straßenecke von dem Fürsten. Ich vertraue Ihnen, Herr Razumov. Man vertraut mir leicht, wie es scheint. Jetzt kommt es nur darauf an, standhaft. Standhaftigkeit, mein Junge. Und machen Sie sich keine Sorgen. Um sich selber, meine ich. Nach allem, was Exzellenz so gütig war, für mich zu tun, muss ich mich jetzt ganz von meinem eigenen Gewissen leiten lassen. Adieu. Adieu. Rasumov ging langsam, ging im Schnee. Nichts hatte sich verändert, nichts würde sich je ändern. Das war der Weg, der tägliche, das war das Haustor, das ist der Hof, die Treppe. Er zog den Schlüssel aus der Tasche, schloss auf, trat ein. Haldin? Keine Antwort. Schläft er? Er machte Licht. Haldin lag auf dem Bett genauso, wie er ihn verlassen hatte. Er schien sich nicht gerührt zu haben in der langen Zeit. Er starrte zur Decke. Er sah auch nicht herüber, als er fragte. Nun? Er fragte es ganz ruhig. Es ist erledigt. Haldin seufzte. Dann... Sie waren lange weg, bei diesem Wetter. Sie haben ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ich musste lange warten. Ein Original, nicht wahr? Der Kutscher Sjemjanitsch. Ich hatte weder die Möglichkeit noch Lust, ihn näher... Sie verstehen. Ich bin in letzter Zeit sehr oft in diesem Haus gewesen. Es ist so, wer zur Freiheit einlädt, muss sich die Gäste suchen, zusammenlesen. Ich brachte ihnen Bücher, Flugblätter. Ich habe sogar bei ihm im Stall geschlafen. Ich war bei ihm im Stall. Ich war erleichtert, als ich wieder draußen war. Ach, lassen Sie. Er ist ein Kerl. Als ich mich damit abgefunden hatte, dass diese Arbeit unumgänglich war, dass ich sie tun musste, habe ich mein Zimmer aufgegeben und alle Welt gemieden. Ich wollte keine Unschuldigen belasten. Ich traf mich auch nicht mehr mit den Genossen. Ich zog zu Sjemjanitsch. Sie nahmen Rücksichten. Sie sagen das so bitter. Hören Sie, ich habe mich versteckt. Tagsüber in Sjemjanitschs Stall, nachts war ich unterwegs. Ich war ganz ruhig, übermüdet, aber zuversichtlich, plante. Aber als es vorbei war heute Morgen, hat es mich gepackt. Ich konnte einfach nicht in diesen Stall zurück. Ich musste reden. Das Elend ist zu stumpf, es hört nicht zu. Ich kam zu Ihnen. Da Sjemjanitsch informiert war, war Ihre Botschaft... Er hatte mich erwartet. War er aufgeregt? Nein, gar nicht. Das ist ein Kerl. Sie sind besorgt? Nein. Nicht um mich. Meinetwegen brauchen Sie auch nicht besorgt zu sein. Ich glaube so fest an unsere Welt und unsere Zukunft. Vielleicht ist das, was... Hören Sie, ich stürbe leicht. Ich bin bereit zu sterben. Ich kann mir die Ewigkeit nicht anders vorstellen, denn als ein langes Leben. Sehr lang. Unmöglich. Könnten Sie sich wirklich vorstellen, dass es in der Ewigkeit Geheimnisse gibt? Im Leben wimmelt es davon. Nehmen Sie nur mich. Ich weiß nicht einmal etwas über meinen Vater. Damit muss ich fertig werden, bis zum Tode. Wie man das schafft? Ich weiß nicht. Man bringt es aber fertig. Aus dem Geheimnis wird ein Faktum, mit dem man rechnen kann. Ich glaube, von einem bestimmten Augenblick an rechnet man nur noch mit Geheimnissen. Ein anderer Fall. Ein Mensch verlässt sein Haus. Nachts, Schnee liegt. Der Mensch geht durch den Schnee und kommt zurück und ist ein anderer. Warum? Weil Schnee liegt? Ja, weil Schnee liegt. Schnee, Schnee, Schnee. Verstehen Sie das? Nein. Trotzdem fordern Sie mich auf, ganz unbesorgt zu sein. Und sehen Sie sich selbst an. Sie denken nicht einmal daran, dass Sie die Last mir zugeschoben haben. Die Verantwortung. Auch die für Sie. Ist Ihnen niemals eingefallen, dass nicht jeder Mann dem Bruder seiner Mutter